Andacht vom 14.09.2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt von Lisi und Petra, gelesen von Ulla. Freue dich. Guten Morgen an alle. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Okay, lasst uns anfangen. In meiner Zeit mit Jesus habe ich über Philipper 4,4 nachgedacht. Philipper 4,4 ist ein Bibelvers, den viele Christen schon sehr früh lernen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch im Herrn. Wisst ihr, ich liebe diese Bibelstelle und ich liebe sie aus verschiedenen Gründen. Als erstes, weil sie an einem wirklich schrecklichen Ort geschrieben wurde, nämlich im Gefängnis. In einem guten, glücklichen Moment, freue dich zu sagen, ist nicht besonders schwierig. Hey Daniel, du gehst in den Flitterwochen nach Thailand, also freue dich, freue dich. Du bekommst einen fetten Bonus in deinem Job, mein Freund, freue dich. In guten Momenten muss uns niemand sagen, dass wir uns freuen sollen. Aber Paulus sagte das, während er im Gefängnis war. Und Paulus predigte nie etwas, das er selbst nicht lebte. Das heißt, Paulus wies die Leute an, sich zu freuen, und das bedeutet, dass er es auf jeden Fall selbst auch tat. Und er war offensichtlich vom Heiligen Geist inspiriert, das zu schreiben. Im griechischen Original, ich habe das heute Morgen nachgeschlagen, steht dort der Imperativ. Das heißt, du musst es tun, du hast keine Wahl. Also, mein lieber Freund, wenn du glaubst, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann tut es mir leid, oder eigentlich auch nicht, aber dann muss ich dir sagen, du hast keine Wahl. Du musst dich freuen, immerzu. Denn das sagt die Bibel, freue dich alle Zeit im Herrn. Und er wiederholt es sogar, abermals sage ich, freue dich. Das griechische Wort allezeit meint tatsächlich zu jeder Zeit. Schau, das bedeutet nicht, dass du immer das Gefühl der Freude empfinden musst. Das sagt die Bibel nicht. Sie sagt dir vielmehr, dass du in sämtlichen Umständen deines Lebens etwas tun sollst, das deine Freude zeigt. Freude ist ein Substantiv. Das Wort sich freuen ist im Griechischen kein Adverb, sondern ein Verb. Das heißt, man muss etwas tun. Im Deutschen nennt man das auch ein Tunwort. Das heißt, die Bibel gebietet dir, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass du in jeder Situation deines Lebens etwas tun sollst. Und zwar dich zu freuen. Was ist also der Unterschied zwischen sich freuen und Freude empfinden? Das ist ganz einfach. Uns wird aufgetragen, dankbar zu sein, aber gleichzeitig sollen wir auch in allem und für alles Dank sagen. Dankbarkeit ist eine Einstellung und Danken ist eine Handlung. Ich kann also eine generelle Haltung der Dankbarkeit haben und das ist sehr gut. Aber selbst in schwierigen Situationen, in denen ich diese Einstellung nicht habe, wird mir immer noch aufgetragen, Danke zu sagen. Es heißt, gib Dank in allem und für alles. Das heißt, es ist etwas, das ich tue. Für mich bedeutet mich zu freuen nicht, dass ich irgendwelche Gefühle haben muss. Aber Reinhard, wenn ich das mache, bin ich ein Heuchler. Das sagen viele Leute zu mir. Ich bin sehr versucht, ihnen zu antworten. Kannst du das bitte Gott sagen, der das in der Bibel geschrieben hat? Denn ich habe sie nicht geschrieben. Ich lese es nur und lehre es. Nicht ich sage euch das. Die Bibel sagt das. Weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, dass Christen, die aus ihren Gefühlen leben, niemals stabile Gefühle haben. Je mehr du über das Herz lernst, desto mehr erkennst du, wie wichtig Emotionen sind, denn sie sind Teil unseres Herzens. Das heißt, wir ignorieren Emotionen nicht, noch unterdrücken wir sie. Doch ich habe etwas so Einfaches und doch so Kraftvolles gelernt. Wenn ich im Gehorsam gegenüber dem lebe, was Gott sagt, werden die Gefühle und Emotionen immer nachfolgen. Also schau, ich habe zum Beispiel eine schlechte Nachricht erhalten. Heute habe ich eine schlechte Nachricht bekommen, obwohl es eigentlich keine schlechte Nachricht war. Ich saß in meinem Sessel und habe so sehr gelacht. Ich habe es Daniel geschickt und gesagt, schau es an und lache. Unsere Videoproduzentin ist so goldig, aber irgendwie hat sie einen Fehler gemacht. Sie hat ein Video auf YouTube gepostet und vergessen, einen bestimmten Teil zu editieren. Ich muss euch das kurz erklären. Hier in unserem Studio gibt es manchmal sehr laute Geräusche, wenn wir aufnehmen, und sie muss diese herausschneiden und es editieren. Zum Beispiel ein Flugzeug, das über uns fliegt, oder große, laute LKWs. Wir hören dann auf, doch die Aufnahme geht weiter und wir warten, bis die Geräusche weg sind und dann lernen wir weiter. Und heute hat mir ein Freund von mir ein Video geschickt und gesagt, schau, das wurde auf YouTube gepostet, aber es war nicht editiert. Daniel saß hier auf dem Sofa und redete etwa eine Minute lang. Hast du es gestern auch gesehen? Und irgendwie wurde es so auf YouTube gepostet. Ich weiß, dass einige ausrasten, wenn sie dieses Video sehen. Sie werden wütend auf die Videoproduzentin. Aber ich bin in meinem Sessel gesessen und habe es ein paar Mal angeschaut und so sehr gelacht. Weißt du warum? Wenn du gelernt hast, dich immer zu freuen, wirst du auch immer Emotionen der Freude haben. Das ist Teil deines Lebens. Heute Morgen schickte mir jemand aus Europa eine Nachricht. Und ich mag den Typ wirklich. Gott gebraucht ihn auf außergewöhnliche Weise. Und er wurde von der Lehre des neuen Bundes, die Gott mir gegeben hat, sehr bewegt. Er sagte Folgendes zu mir. Reinhard, letzte Nacht hatte ich einen Traum mit dir. Ich weiß, ich erscheine vielen Menschen in ihren Träumen. Ich bat Gott vor 10 Jahren, dass dies geschieht und seitdem tauche ich immer wieder in den Träumen von Leuten auf. Dieser Typ sagte also, dass er und ich alles zusammen taten, denn er ist ebenfalls ein Prediger. Und er erinnerte sich nicht mehr an viel. Woran er sich erinnerte, war, dass wir ein Meeting verlassen hatten und auf der Straße entlang gingen. Und er sagte, dass wir so viel Spaß hatten. Wir waren voller Freude. Und weißt du, was er sagte? Er sagte, ich wusste nicht, dass man so viel Spaß mit Reinhard haben kann, indem man einfach auf der Straße geht. Er versucht noch immer, diesen Traum zu deuten. Es war wirklich lustig, dass ich heute über diesen Vers meditiert habe und über sich freuen und voller Freude sein nachdachte. Und dann hatte er diesen Traum. Wir sind voller Freude die Straße entlang gegangen und hatten einfach Spaß. Wenn du dich entscheidest, tatsächlich das zu tun, was Gott sagt, und dich entscheidest, dich zu freuen, also nicht etwas zu fühlen, dann wirst du tatsächlich permanent das Gefühl der Freude in deinem Leben haben. Wie machst du das? Ich werde es dir erklären. Aber zuerst erzähle ich dir, was ich heute Morgen gemacht habe. Ich habe den ganzen Philipperbrief gelesen und ich habe nachgeschaut, wie oft die Begriffe Freude, sich freuen oder glücklich sein allein in diesem Brief vorkommen. 16 Mal, öfter als in jedem anderen Brief. Das habe ich heute Morgen gemacht. Ich habe alle Briefe durchsucht und gezählt, wie oft Freude, sich freuen oder glücklich sein vorkommt. Und der Philipperbrief hat den Rekord geschafft und dieser Brief wurde aus dem Gefängnis geschrieben. Wie kann man im Gefängnis sein und die Worte sich freuen, Freude oder glücklich sein häufiger verwenden als in sämtlichen anderen Briefen? Warum schrieb er das nicht in einem der anderen Briefe? Für mich ist das so ein wichtiger Schlüssel für das Christentum. Im Christentum haben wir den Sieg nicht wegen etwas, sondern trotz etwas. Oh, wir haben einen Sieg, weil jeder zufrieden mit mir ist und jeder glücklich ist. Wir haben den Sieg, weil wir endlich alle Probleme gelöst haben. Wir müssen diese Art von Christentum beenden. Trotz all dem, durch was wir hindurchgehen, haben wir den Sieg. Trotz all dem, durch das wir hindurchgehen, können wir uns wirklich freuen. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass wirkliches Leben im neuen Bund immer trotz etwas ist und nicht, weil unsere Umstände so gut sind. Paulus war im Gefängnis und verwendete das Wort Freude, sich freuen und glücklich sein 16 Mal. Das ist echtes Christsein. Das muss die Welt erleben. Wir gehen durch dieselben Dinge wie sie und dennoch gehen wir anders damit um. Doch bevor wir wissen, wie wir uns in jeder Situation wirklich freuen können, müssen wir begreifen, was Paulus sagt. Freue dich in dem Herrn alle Zeit. Okay, ich gebe euch ein ganz einfaches, wirklich einfaches Beispiel. Mein mich freuen, nicht meine Freude, sondern die Handlung, die ich tue, hat mit dem Herrn zu tun, nicht mit Umständen. Reinhard, wie kannst du dich in schwierigen Situationen erfreuen? Wenn du dich schlecht fühlst, wie kannst du dann sagen, meine Güte, ich werde mich freuen, das Leben ist wunderbar, danke Jesus. Ich sage dir warum. Weil im Herrn sein immer im Herrn ist und der Herr ändert sich nie. Die meisten Christen leben in etwas so. Ah, in schwierigen Situationen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der neue Bund wirklich funktioniert. Wir sind so gewohnt, uns von Umständen dominieren zu lassen, dass wir nicht wissen, was es heißt, sich von Jesus dominieren zu lassen. Die Auferstehung bleibt die Auferstehung. Wir bleiben nicht beim Kreuz stehen. Trage dein Kreuz, lebe durch den Tod. Wir leben in der Auferstehung und in der Himmelfahrt. Und dieses Auferstehungs- und Himmelfahrtsleben gehört uns. Es ist immer da. Es hängt nicht von den Umständen ab. Da der Herr sich nie ändert und sich auch in Zukunft nie ändern wird und sich auch sein Wort niemals ändern wird, kann ich durch alle Umstände gehen und mich dafür entscheiden, mich immer zu freuen und zu sagen, haha, danke Jesus, du bist so fantastisch, danke. Wenn ich gelernt habe, die Handlung, mich zu freuen, zu tun, werde ich erleben, wie schnell sich meine Emotionen ändern. Überleg doch, wenn du durch negative Umstände gehst und du dich auf sie fokussierst, passieren sofort ein paar Dinge. Zuerst einmal verändert sich dein Fokus augenblicklich. Weil du dich auf die Umstände und Schwierigkeiten konzentrierst, werden sie plötzlich viel, viel größer. Natürlich nicht in der Realität, aber in deiner Vorstellung. Und deine Vorstellung ist für dich sehr real. Also schau, was passiert. Du gehst im Augenblick durch schwierige Zeiten und du schaust darauf. Nun werden sie größer und größer und größer in deiner Vorstellung. Und plötzlich werden die Probleme viel größer, als sie eigentlich sind. Und was passiert, wenn das Problem in deiner Vorstellung riesig ist? Es wird beinahe sofort mit einer Emotion verbunden. Emotionen der Angst, Emotionen des Unglaubens, Emotionen des Zweifels. Ja, Emotionen sind real, aber wir haben in Wirklichkeit die wunderbare Kontrolle über unsere Emotionen. Wenn du lernst, über die Wahrheit zu meditieren, werden sich auch deine Emotionen ändern. Und wenn du lernst, dich zu freuen, wirst du dich anfänglich vielleicht als Heuchler fühlen. Ich sage damit nicht, dass du ein Heuchler bist. Ich sage, du fühlst dich vielleicht so. Das heißt aber nicht, dass du einer bist. Schau, wenn Leute anfangen zu deklarieren, ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gemacht hat, fühlen sie sich wie ein totaler Heuchler, denn sie sehen nur ihr Versagen von gestern. Sie sind keine Heuchler, aber sie fühlen sich so, denn das macht die Religion mit uns. Doch wenn du dich entscheidest, dich alle Zeit zu freuen, das heißt, du bringst Freude zum Ausdruck, egal wie du dich fühlst, dann wirst du überrascht sein, wie schnell das Gefühl der Freude deiner Entscheidung folgt. Und erinnere dich, es ist im Herrn. Und der Herr verändert sich nie, nie, nie. Ich liebe das, was in den Psalmen steht. Ich glaube, es ist im Psalm 2, wo die Bibel darüber spricht, wie Gott über seine Feinde lacht. Und was haben wir Christen getan? Wir laufen umher und widerstehen dem Teufel. Der Teufel greift mich schon wieder an. Ich muss den geistlichen Kampf kämpfen. Bruder, zieh dir die Rüstung an. Zieh dir die Rüstung an. Der Teufel wartet bereits auf dich. Wir leben so sehr auf die Umstände und den Teufel fokussiert, dass wir keine Gefühle der Freude haben, weil wir nicht gelernt haben, uns zu freuen. Was würde passieren, wenn wir lernen, das zu tun, was Gott tut, nämlich über seine Feinde zu lachen? Es gibt eine Bibelstelle, sie ist im Buch Hiob und sie besagt, die Gerechten werden lachen über Zerstörung. Vor circa 36 Jahren, da war ich in den Flitterwochen mit Debbie. Jemand hat uns eine Hochzeitsreise auf die griechische Insel Kreta bezahlt. Es war wunderschön. Debbie und ich flogen dahin. Wir waren auf unserer Hochzeitsreise und Debbie wurde krank. Gleich am Anfang. Wie würdest du dich fühlen, wenn du endlich die Frau heiraten könntest, die du seit 4 Jahren bzw. seit 3,5 Jahren kennst? Du hättest kein Geld, um eine Hochzeitsreise zu machen, aber Gott hat übernatürlich dafür gesorgt. Und du willst einfach die wunderbare griechische Insel genießen, doch deine Frau ist im Bett im Hotel, weil sie krank ist. Sie hat Folgendes gemacht. Sie sagte zu mir, Liebling, bitte lies mir aus dem Buch Hiob vor. Ich sage euch, das war unser erster Streit. Kein schlimmer Streit, aber ein kleiner. Denn erstens mag ich das Buch Hiob nicht lesen, wenn ich durch eine schwere Situation gehe. Und besonders nicht in meinen Flitterwochen. Ich wollte lieber eines der wunderbaren Evangelien lesen. Aber sie wollte unbedingt, dass ich ihr das Buch Hiob vorlese. Sie lag im Bett und ich las ihr aus dem Buch Hiob vor. Dann kam ich zu der Stelle, als der Gerechte über die Ablenkung lacht. Da legte ich die Bibel weg und ich las nicht weiter. Ich dachte, Moment mal, das hier ist eine Ablenkung. Ich war ein junger Mann in den Flitterwochen mit seiner Braut, der endlich das Eheleben genießen wollte, und nun habe ich eine kranke Frau, die im Bett liegt. Das ist eine Ablenkung. Also legte ich meine Bibel weg und begann zu lachen. Nun hatten wir den zweiten Streit in unserer Ehe. Nicht wirklich schlimm. Aber ehrlich, ich fing an, das zu tun. Ich zeigte auf ihren kranken Körper und fing einfach an zu lachen. Ich sagte, okay, wenn die Gerechten über Ablenkung lachen, dann lache ich jetzt über diese Ablenkung. Ich werde nicht voller Selbstmitleid im Hotel herumsitzen und über unsere verpatzten Flitterwochen weinen, weil meine Frau krank ist. Das ändert die Umstände nicht. Also fing ich an, mich zu freuen, ich begann zu lachen und weißt du was? Debbie wurde geheilt. Ich frage mich, was passieren würde, wenn du lernen würdest, dich zu freuen. Wenn du tatsächlich lernen würdest, in jeder Situation zu sagen, Herr, du hast dich nicht verändert. Du bist wunderbar. Du bist die Quelle von allem. Ich werde mich freuen. Ich frage mich, ob sich zuerst einmal unsere Umstände viel schneller verändern würden und ob zweitens auch unsere Emotionen besser sein würden. Als ich dieses Video anschaute, musste ich eine Entscheidung treffen. Natürlich sagte ich meinem Team, dass sie es wieder rausnehmen. Aber schau, die Gefühle, die ich in diesem Moment empfand, sind gar nicht wichtig. Ich habe gelernt, wenn ich so etwas sehe, dann ist es egal, ob ich mich ärgere, ob ich traurig bin oder denke, da lief etwas nicht gut. Keines dieser Gefühle ist wichtig. Wichtig ist meine Reaktion in diesen Umständen. Und ich habe mich einfach entschieden, es anzuschauen und zu lachen. Und das habe ich gemacht. Das ist so lustig, schau dir das an, es ist so lustig. Meine großartige Videoproduzentin hat einen kleinen Fehler gemacht, das ist so witzig. Was wäre passiert, wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte, mich zu freuen? Ich hätte nun einen Konflikt mit meiner Videoproduzentin. Ich hätte einen Konflikt mit meiner Mitarbeiterin für die sozialen Medien. Warum hast du etwas auf YouTube gestellt, ohne vorher zu prüfen, ob es passt? Den ganzen Tag über würde ich diese negativen Dinge in meinem Herzen herumtragen. Und beim nächsten kleinen Fehler würde ich diesen durch mein verdrehtes Herz filtern und dann wäre das Problem 5-mal größer. Ah, sie macht ständig Fehler. Warum wollt ihr denn so leben, Leute? Ich würde heute vor euch sitzen und ein Teil von mir wäre verärgert und der andere Teil würde ein Heuchler sein. So ein Leben macht keinen Sinn. Also schau, im Gefängnis weist uns Paulus an, dass wir allezeit eine Handlung vollbringen sollen. Und zwar die Handlung ist, uns zu freuen. Und das hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun, sondern deine Gefühle werden immer deiner Entscheidung folgen. Und das geschieht in Christus. Stelle dir in jeder Situation einfach diese Frage. Bin ich noch in Christus oder bin ich außerhalb von Christus? Wenn du in Christus bist, was ist dann dein Problem? Ich mache gerade eine ganze Serie für unser Mentoring über das Thema in Christus. In Christus ist so eine kraftvolle Wahrheit. Doch wir sind nicht nur durch Glauben in Christus und bleiben auch in ihm, sondern wir müssen auch durch unsere Einstellung und unser Verhalten in Christus bleiben. Überleg dir das. Bin ich in Christus durch den neuen Bund? Ja und tausendmal ja. Aber heißt das auch, dass ich immer alles erleben werde, was die Bibel mir sagt? Nein. Denn wenn ich erleben will, dass ich in Christus bin, muss ich die Einstellung, den Glauben und die Tat haben. Überleg dir das. Wenn ich nicht glaube, dass ich in Christus bin, werde ich es nicht erleben. Aber wenn ich glaube, dass ich in Christus bin und nicht danach handle, werde ich es ebenfalls nicht erleben. Denn Glauben ohne Werke führt nicht zum Erleben. Wenn ich also nicht lerne, nach meinem Glauben zu handeln, bin ich zwar immer noch in Christus, aber es wird nicht meine Erfahrung sein. Doch weil ich in Christus bin, kann ich mich immer freuen, weil ich mich in Christus freue, in dem Herrn. Und Paulus hat das offensichtlich gelernt. Darum kann er das in diesem Brief aus dem Gefängnis öfter schreiben als in allen anderen Briefen. Ich habe all diese 16 Verse aufgeschrieben, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil schon so viel Zeit vergangen ist. Aber es ist wunderbar, wie Paulus dieses Bild malt, wie wir in jeglichen Umständen glücklich sein, uns freuen und Freude haben können. Und es ist so fantastisch, wie er über Freude und sich freuen spricht, und das in einer Situation, die alles andere als freudig ist. Schau die Verse 3 und 4 im ersten Kapitel an. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch allezeit, in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden. Ist das nicht unglaublich? Paulus betete für die Philipper mit Freude. Was würde passieren, wenn Christen ihre kleinen Gebete mit Freude beten würden? Wenn sie Freude haben, würden sie nicht beten. Ich habe so viele Gebete gehört: Beschwerden, Selbstmitleid, Selbstzentriertheit, der Versuch, Gott zu manipulieren, dass er Dinge tut. Wie kann ich beten, dass Gott diese Person ändert? Überleg dir das einmal. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mich fragen, wie sie beten können, damit gewisse Dinge passieren. Und ich sage ihnen immer, dass ich nicht an evangelikale Zauberei glaube. Deshalb kann ich ihnen nichts sagen. Gebet funktioniert so nicht. Immer wenn Paulus an sie dachte und für sie betete, tat er es mit Freude. Denk an deine Kinder. Wenn du für deine Kinder betest, betest du dann mit Freude oder mit Unglauben, Zweifel oder Verzweiflung? Hör doch, wenn Gott dich anschaut, dann freut er sich an dir. Das steht in Zephania, ich glaube in Kapitel 3, 17. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es steht auf jeden Fall in Zephania. Der Prophet sagt, er erfreut sich über dir mit Singen. Also schau, wenn Gott dich anschaut, was macht er? Er freut sich und er singt. Hör dir diesen Vers an. Gott, der Herr, ist in deiner Mitte, stark, dich zu retten, und er erfreut sich über dir mit Singen. Also schau, Gott erfreut sich an dir. Warum beten wir dann so viele Gebete, in denen es keine Freude gibt? Ich kenne so viele Menschen, die gar nicht mehr beten wollen, denn Gebet war eine Qual für sie und keine Freude. Paulus war im Gefängnis und er hat seine Zeit nicht verschwendet, er hat seine Zeit genutzt. Er sagte, ich werde Gott danken, wenn ich an euch denke, und ich bete für euch mit Freude. Waren die Philipper perfekt? Nein, aber er hat trotzdem mit Freude für sie gebetet. Er sagte, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und schau, was er noch sagt. Ich vertraue darauf, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Leute, hört mir zu. Diejenigen, die von euch Kinder haben, die ihr Leben einmal wirklich an Jesus Christus übergeben haben, also diejenigen, die zuschauen und gerade viele Sorgen wegen ihren Kindern haben. Ich habe gerade vom Heiligen Geist gehört, dass es viele besorgte Eltern gibt, die gerade zuschauen. Ihr habt so viele anstrengende Gebete gebetet und versucht, Gott davon zu überzeugen, dass er dein Kind aus dem Chaos herausholt, in dem es steckt. Warum fängst du nicht an, über deinem Kind zu deklarieren? Du Herr, du hast das gute Werk in meinem Kind begonnen. Du wirst es auch vollenden. Schau, Paulus war im Gefängnis. Er konnte nicht zu ihnen gehen, um ihnen zu helfen. Er konnte nur einen Brief schreiben. Aber niemand weiß, wie lange der Brief brauchte, bis er bei ihnen war. Deshalb brachte Paulus deutlich seinen Herzensglauben zum Ausdruck, dass Gott das Werk angefangen hat und er wird es auch vollenden. Und weil ich im Glauben bete und glaube, dass Gott der Vollender des Werkes ist, kann ich nun auch mit Freude beten. Ich sage euch, ein Gebet ohne Glauben ist niemals ein Gebet aus Freude. Wenn keine Freude in deinem Gebet ist, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass kein Glauben in deinem Gebet enthalten ist. Warum arbeitest du nicht zuerst einmal an dem Glauben in deinem Herzen, anstatt diese verzweifelten Gebete fortzuführen, durch die Dinge geschehen sollen? Wenn du wahre Zuversicht in deinem Herzen hast, wird es auch wahre Freude in deinen Gebeten geben. Genau das sagt Paulus hier. Gott hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Wann immer du so betest, besteht Freude. Schau Vers 18 an, und ich werde nicht alle 16 Verse besprechen. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denk an den Zusammenhang. Paulus war im Gefängnis. Und nun predigen Leute und sie tun das aus wirklich schlechten Motiven. Sie wollen Paulus ärgern. Schau, was er in Vers 16 sagt. Er sagt, dass sie Christus aus selbstsüchtigen Ambitionen predigen. Das heißt, es ging ihnen weder um Jesus noch um die Menschen, zu denen sie predigten. Das ist eine ziemlich steile Aussage. Mit anderen Worten, diese Leute verwendeten den Namen Jesus und das Evangelium von Jesus für selbstsüchtige Zwecke. Ich habe vor kurzem mit einem Pastor gesprochen. Er sagte zu mir, ich habe entdeckt, wie wir das finanzielle Problem in der Kirche lösen können. Ich dachte, er hat endlich entdeckt, wie er ein Leben aus Glauben leben kann. Doch er sagte zu mir, wir müssen einfach so viele Menschen wie möglich zu Jesus führen, denn das Geld kommt von den Leuten. Ich dachte, was? Das heißt, du predigst Jesus jetzt, damit du mehr Geld auf deinem Gemeindekonto hast? Du willst dadurch sicherstellen, dass dein Lohn immer bezahlt werden kann? Wir wissen nicht, wie viel Selbstsucht es in so vielen Bereichen von christlichen Diensten gibt. Aber schau, Paulus war nicht verärgert. Er freute sich. Er sagte sogar, dass ihr Handeln dazu dienen soll, seinen Fesseln weitere Bedrängnis hinzuzufügen. Paulus sagt buchstäblich, da gibt es selbstsüchtige Leute, die das Evangelium aus selbstsüchtigen Ambitionen predigen und die gleichzeitig mein Leben im Gefängnis noch schwieriger machen und mir mehr Leid zufügen wollen. Doch weißt du, was er dann sagt? Er sagt, wen kümmert es? Ich werde mich dennoch freuen. Überleg dir das. Paulus musste genau in diesem Moment eine Entscheidung treffen, ob er sich freut oder nicht. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, Leid in unser Leben zu bringen. Das ist Teil des Lebens, Leute. Paulus hätte sagen können, oh, du meine Güte, ich bin bereits im Gefängnis und leide für Jesus. Gott, warum erlaubst du das? Ich habe gehorcht und die Botschaft gepredigt und jetzt das? Jetzt erlaubst du auch noch, dass andere böse Menschen mir Böses antun? Ich leide doch schon für dich, Jesus. Nein, er hat sich entschieden, sich zu freuen. Weil er sich entschied, sich im Gefängnis zu freuen, ist es kein Wunder, dass er die Worte Freude, sich freuen und glücklich sein 16 Mal in diesem kurzen Brief schreiben konnte. Wenn du lernst, einfach dem zu gehorchen, was die Bibel sagt, und dich für die Tat entscheidest, dich in allen Umständen zu freuen, wegen Christus und nicht wegen den Umständen, dann wird dein Leben ein Leben sein, das mit Fröhlichkeit, Freude und Jubel erfüllt ist. So wie bei Paulus in diesem ganzen Brief. Hey, freu dich! Hey, sei froh! Ich freue mich! Hey, ich habe Freude! Tu es einfach! Es ist wirklich nicht schwer. Aber Reinhard, was passiert, wenn ich durch schwierige Situationen gehe? Na ja, das ist das Leben, Freunde. Glaube nicht an ein Evangelium, das besagt, dass alle Schwierigkeiten enden, sobald du Teil des neuen Bundes bist. Für mich ist so ein Denken wirklich sehr traurig. Schau, wie kraftvoll der neue Bund ist. Durch den neuen Bund tritt Gott mit mir anders in Beziehung als zuvor. Er tritt mit mir in Beziehung durch das, was Jesus alles für mich getan hat. Und darum erfreut er sich stets an mir. Ich bin stets angenommen. Ich bin immer geliebt. Ich bin immer versorgt. Alles ist gelöst, weil ich in Jesus bin. Was auch immer ich erlebe, es ändert nichts an dem, was durch den neuen Bund passiert ist. Und weil es sich nicht ändert, kann ich mich entscheiden, mich zu freuen. Wenn du nur lernen würdest, deinen Fokus nur ein bisschen zu verändern, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, sagen wir: Danke, Jesus. Und dann treffen wir einfach eine Entscheidung und singen Lieder der Freude. Und wenn wir das tun, werden wir überrascht sein, wie schnell sich alles ändert. Zuerst in uns und dann um uns herum. Und dann können wir auf einmal mit Freude beten. Plötzlich können wir uns freuen, obwohl Menschen uns gemeine Dinge antun. Und wenn das zu einem Lebensstil geworden ist, macht es keine Mühe mehr. Es ist nur so lange anstrengend, bis es zu einem Lebensstil geworden ist. Das gilt für alles im christlichen Leben. Du bemühst dich, in die Ruhe Gottes einzutreten, doch wenn du einmal eingetreten bist, ist alles Abmühen vorbei. Ich muss nicht mehr darum kämpfen, dass ich mich in jeder Situation am Herrn erfreue. Es wird etwas Natürliches für mich. Du entscheidest dich einfach dafür, weil es natürlich ist. Es ist Teil deines Wesens. Also, wie auch immer deine Umstände heute aussehen, sei der Gerechte, der du in Jesus Christus bist, und fange an, über Ablenkungen zu lachen. Sei der, der du wirklich in Christus bist. Er ist die Quelle deines Sieges. Und gehe vorwärts und sage: Herr, ich werde durch diesen Tag gehen und mich freuen, egal was ich fühle. Ich werde es tun. Und dann könnt ihr uns euer Zeugnis schicken, wie schnell sich dadurch eure Gefühle verändert haben und ihr euch gefreut habt. Und ich sage euch, was ihr dabei erleben werdet. Gestern musste ich mich noch entscheiden, mich zu erfreuen, aber heute bin ich schon voller Freude aufgewacht. Ich habe gelernt, eine Gewohnheit zu entwickeln, mich immer zu freuen, und jetzt habe ich auch diese Gefühle der Freude. Sei doch mal ehrlich. Fühlst du dich wohl, wenn schlecht gelaunte Menschen um dich herum sind? Wer mag schon neben negativen, unglücklichen Menschen sein? Freude ist etwas, das so ansteckend ist. Und das Königreich Gottes und der Heilige Geist sind Gerechtigkeit, Friede und Freude. Mir gefällt der Traum sehr, den Gott dem Mann aus Europa gab. Ich wusste nicht, dass man mit Reinhard die Straße entlang gehen und so viel Spaß haben kann. Das war so eine Bestätigung für mich, denn heute Morgen ging es in meiner Zeit mit dem Herrn nur über das Freuen, Freude und Glücklichsein. Und dann gibt Gott jemanden auf der anderen Seite der Welt einen Traum und sagt damit: Ja, Reinhard hat wirklich Spaß in seinem Leben. Das Leben ist Freude, wenn du lernst, dich zu erfreuen. Also warte nicht, bis du Freude empfindest, bevor du dich entscheidest, dich zu freuen. Ja, natürlich, wenn die Umstände super sind, dann empfinden wir immer Freude, und das ist wunderbar. Aber wir Christen sollen uns immer freuen, weil sich Christus nie ändert. Sein Werk ist dasselbe. Sein Sieg ist meiner. Sein Leben ist meins. Seine Kraft ist meine. Niemals, niemals, niemals wird sich ändern, was durch den neuen Bund passiert ist. Das wird sich nie ändern. Und weil sich das nie ändert, kann ich mich immer entscheiden, mich zu freuen. Freunde, ich möchte eine Armee von Christen sehen, die wie in dem Traum mit mir die Straße entlang gehen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jeder Christ anfangen würde, so zu leben? Wir würden an verschiedene Orte gehen und die Atmosphäre von Elend in Freude verwandeln. Wir würden in die Häuser von Nichtchristen gehen, die in Schwierigkeiten stecken, und wir würden eine Atmosphäre der Freude bringen. Freunde, als ich tot war und ungefähr 4 Stunden im Himmel war, ich sage euch, ich habe noch nie in meinem Leben einen Ort erlebt, an dem es so viel Freude gab, als im Himmel. Und der Himmel ist kein Neuanfang, sondern eine Weiterführung des Lebens hier auf der Erde. Schau, Paulus hat nicht gesagt, ich wünsche mir zu sterben und mit Jesus sein, damit ich endlich ein neues Leben beginnen kann. Wenn du das Neue Testament sorgfältig studierst, wirst du herausfinden, dass wir lediglich unseren Körper verlassen und unser Leben weiterführen. Wir führen das Leben weiter, das wir bereits gelebt haben, nur an einem anderen Ort, in einem anderen Körper, in einer perfekten geistlichen Umgebung. Aber wir führen immer noch unser Leben weiter. Die an mich glauben, werden leben, auch wenn sie sterben. Es heißt nicht, die an mich glauben, werden ein neues Leben starten, nachdem sie gestorben sind. Überleg dir das. Der Himmel ist der freudigste Ort, der existiert. Warum übst du das nicht schon jetzt? Fang einfach an, dich zu freuen. Und dann, wenn du in den Himmel gehst, setzt du einfach dieses Leben der außergewöhnlichen Freude fort. Da der Himmel der Ort der Freude ist, fang an, ihn auf die Erde zu bringen, indem du dich freust. Es ist die Zeit, dass Christen aufhören, unglücklich und depressiv zu sein und einfach eine Atmosphäre der Freude zu schaffen. Das ist natürlich leicht mit einem Kerl wie diesem hier neben mir. Es wird schwer sein, wenn er auszieht, aber wir werden uns auch am 12. Dezember freuen, da heiratet er. Aber auch am 13. Dezember werden wir uns freuen, wenn er schon weg ist. Da brauchen wir viel Glauben. Freunde, wir lieben euch. Danke an mein Team, wer immer das Problem von YouTube gelöst hat. Und wir werden morgen um 8 wieder hier sein. Bis morgen!